vorne während einem Picknick. Getick, pick und deine depperte Bitch schick. Sorgt die Eute dann sichtlich verlegen. Es tut mir leid, um Rapper, wo hieß sie das so entwickelt? Das finde ich nicht wirklich prickelnd wie ein Innenminister kickel. Alle unnötigen Floschen rennen rum mit einer Taschen. Trippen vorher und Kopien schon aus wie 187. Tüte nicht mit mir oder der Todel, liegst dann tot im Wald. Und die Haare stinken der Leiche auf YouTube, so wie der Logan Paul. Nur schon um ein was willst, doch du bist nie der Tilschweiger. Hasseln wieder Designer, sind keine MCs. Google moin Duden, ich hab uns ja Witz. Und zufällig bist du halt nur ein Loser auf Gift. Sitze in einer Pizzeria in Palermo City und die Scalamari Fritti zwischen Sizilianer Stritzi Säure. Ich den Whisky on the Rocks, so ein Aperol gespritzt. Herzens Kumpo Spanisch Fuß, so wie ein Guacamole Dip, oder? Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst. Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst. Und ich cruise um meinen Block in einer angenehmen, warmen Nacht. Nicht um anzugeben, sondern weil es mir Spaß macht. Fenster auf, Arm raus, fetter Sound, mach laut. Ich pose nur ein bisschen, bin kein Gangsterboss, schlaf aus. Smooth, das bereitet mir Freuden. Und der Wecker kann von mir aus auch noch 30 Mal läuten. Dann erstmal nach draußen zu nem 1A-Workout. Hört drauf, wenn ich sage, sowas schützt vom Burnout. Und ich flexible Streets, flexible Beats, Battle MCs, Fällen wie nie. Endlich gibt's Beef, seh ich damit, red nicht von Cheese, wenig ist real. Dezidiert zu wenig, dass ich nicht weiß, was ich glauben kann. Und nicht, wenn ich Deutsche höre, gleich einmal das Grauen packt. Rauch den Plan, und ich schnipp ihn aus dem Fenster. Und weil ich auf die Technik scheiße, bin ich fast ein Gangster. Meine City nicht gefährlich, hier gibt's derbe das Nightlife. Hier gibt es kein Drive-By, hier gibt man sich High-Five. Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst. Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst. Es ist Rob, meine Hut ist 10:30. Schau mal zu, was ich tu und verneig dich. Ich bin true, wär ich du, wär's mir peinlich. Ist schon gut, jeder braucht halt ein Feindbild. Mich zu fronten wär mehr als nur Leichtsinn. Weil dein Wortschatz ist der von nem Kleinkind. Jeder Reim trifft dich hart wie ein Highkick. Ich fick deine Welt mit nem Blatt und nem Bleistift. Komm zu einzig, Trap braucht deine Lines nicht. Du bist ständig am Bellen, doch du beißt nicht. Was du brauchst ist ne Leine und Maulkorb. Ich brauch keine Punchline. Mir reicht schon ein Hauptwort. Wenn sich's aufstaut, du weißt, wo ich wohne. Es ist 10:30 Wien, ich sitz meist am Balkon. Und die Welt um mich rum wirkt so klein von meinem Ton. Heute hat jeder ein Mic, aber keiner Niveau. Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst. Alter, bitte spiel dich nicht mit uns. Wildwuchs übernimmt und die Bühne kehrt zu uns. Äußerst leichte Dottadillo, mir haben viel zu gute Kunst. Du solltest langsam überreißen, dass mit Lügen nicht weit kommst.